Nie in meinem Leben war ich so nah dem Nirvana wie in jenem Irrenhaus. Es ist ein wunderbarer Zustand, nicht zu vergleichen dem Schweben, in das einen Opium versetzt. Ich war in diesen Zustand durch 5 Inkarnationen gekommen. Opiumrauchen ist ein gewaltsames Weggehen aus einem unangenehmen Zustand in einen gewollt höheren. Aber hier war nichts gewollt. Ich war irr und wandelte durch 100 Umstände. Ich vertrat 1 Million Toter, die nicht rechtzeitig in jenem Zustand angelangt waren und deshalb sterben mussten. Ich würde leben und würde hinter alle Kulissen sehen, auch hinter meiner eigenen. Ich schlief ein und träumte von Schnee, der fiel und wärmte meine Stirn. Er fiel vom Himalaya über die ganze Wüste Gobi, in der ich lag. Das erste Zeichen des Nirvana ist Grenzenlosigkeit, ein Gefühl der Größe. Dann kommt die Selbstlosigkeit. Man ist bereit, alles in sich aufzunehmen und allen zu helfen. Man braucht nur ihre Schmerzen sich vorzustellen, und es ist schon besser für sie. Ich öffnete zu diesem Vorhaben die Augen. In unendlich langsamen Bewegungen meines Halses kam ich von einem zum anderen. Ich beschloss, sie alle zu rächen. Jedes Mal, wenn ich wieder einen betrachtete, wusste ich, dass er selbst sich nicht rächen konnte. Sie hatten allen die Waffe genommen, die den Menschen vom Tier unterscheidet und ihm erlaubte, über das Tier zu siegen. Aber hier siegte niemand mehr. Vielleicht auch ich nicht mehr, wenn ich nicht aufpasste. Ich zog meine Fuchsschnauze tief in den Graben und äugte hinaus. Um mich war der Schutz des Nichts, die totale Gleichgültigkeit. Genauso werde ich mich auf dem Schafott benehmen, fuhr mir durch den Sinn. Ich würde nicht sagen, un moment, s'il vous plaît, monsieur le bourreau. Ich hatte eine Ewigkeit um mich herum. Der Schnee fiel noch immer lautlos aus gütigen Himmeln. Mein Nachbar zur Linken, er zog die Decke mit einem Ruck über den Kopf und blieb dann ruhig liegen, als wenn ihn die Granate jetzt nicht mehr finden könnte. Warum sagte ich Granate? Im Graben sprach ich von ihm. Hatte ich meine Meinung geändert? Langsam kam drüben der Kopf wieder aus der Decke, aber es war keine Beruhigung in den Augen. Ich wollte die Hand ausstrecken, aber sie war noch leer. Warte eine Weile, Nachbar, dann kannst du dich an meiner Hand festhalten. Er greift nur Vereinsamte an, ich weiß. Diesmal gab es mir einen Ruck. Mein Nachbar riss die Decke über sich, dass seine Beine freigelegt wurden. Was für ein Vogelstrauß! Die Beine waren derart verlassen. Wie kann einer seine Beine vergessen in solcher Gefahr? Ich versuchte, nach dem Wärter zu schreien, aber meine Stimme war noch nicht da. Meine Stimme war noch am Chemin des Dames. Wie zerstreut wird man im Krieg. Was alles habe ich vergessen? Der Kopf erschien wieder und sah seine Beine. Blitzschnell packten des Mannes Hände die Beine ein, dann griffen sie wieder zur Decke. Und mit einem Ruck verschwand der Kopf und die Beine waren wieder sichtbar. Er wird nicht eher zur Ruhe kommen, bis eine Granate eingeschlagen hat, dachte ich. Ein Krankenwärter kam. Er hatte rote Haare. Ein Auge hatte den milchigen Fleck des Stars, das andere schielte. Er riss meinem Nachbarn die Decke weg und stellte sich vor ihn hin, als wenn er erwartete, dass der Kranke ihn angriffe. Aber der lag gekrümmt da in seiner Blöße und zitterte. Würde er begreifen? Vielleicht hatte das Milchauge die richtige Sicht und brachte ihn zur Wirklichkeit zurück. Zu dem Schnee, der da fiel. Oder fiel kein Schnee? Ich konnte mich nicht drehen. Der Wärter war zu nah. Ich wollte nicht, dass er sah, wie ich beobachtete. Es konnte seine Magie stören. Er war sicher ein Magier. Rote Haare sind immer gut für Zauberer. Und dass er nur ein Auge hatte, das sah, war auch gut. Er war auch klein, fast ein Zwerg. Wahrscheinlich war er überhaupt kein Mensch. Und wir waren alle im Berg der Zwerge. Das konnte nur von Vorteil sein. Zwerge sind besser als Menschen. Sie machen auch den Schnee, zusammen mit Frau Holle. Er würde uns Märchen erzählen, wenn wir nur richtig darum baten. So weit war ich gekommen, schwimmend, wiegend, treibend auf grünen Strömen, in die Schnee fiel, lautlos vergehend im Mund der Wellen. als der Wärter ein tierisches Brüllen ausstieß. Er lachte, aber es war ein Brüllen. Er schien sich unbändig zu freuen. Plötzlich kam Blut in mich geströmt, von allen Seiten. Es schien mir, dass man es den Händen ansehen musste. Sie mussten rot werden. Sie wollten diesen Mann im weißen Kittel vor mir packen. Sie wollten ihn würgen. Ich fiel später wieder in meine Lähmung. Man nannte sie in den Papieren eine hysterische. Aber was sind solche Worte? Ich hob mich aus dem Bett und schlug dem Mann über den Hinterkopf. Dann brach ich zusammen. Ich spürte noch, dass er zurückschlug und nach jemand anderem rief. Vier Hände waren wie Eisenklammern an mir, dann zwei weitere an den Beinen. Ich bäumte mich auf, dann verlor ich das Bewusstsein. Mein Körper oder mein besseres Ich kämpfte mit den drei weißen Jacken für eine ganze Stunde. So las ich später in meinen Papieren, als ich geheilt war und ein guter Freund und eine Hilfe des Dr. Schomburg gewesen war. In der Bibel fahren die Dämonen in Schweine. Ich aber behielt meinen in meinem Busen. Er schrie, biss und tobte. Dann wurde er schwach und verbarg sich unter den Rippen. Ich selbst war wieder schwächer als ein Paar müder Flügel. Ich soll 35 Stunden geschlafen haben. Als ich aufwachte, sah ich eine weiße Blume vor mir liegen. Ich hatte keinen Körper mehr. Ich war genauso leicht wie am Anfang. Der Dämon rührte sich nicht. Ich hatte alles sicher nur geträumt. »Du warst sehr tapfer«, sagte eine Stimme neben mir. Ich konnte mich nicht herumdrehen, aber ich war überzeugt, dass es die Stimme von Gabens war. »Sie haben alle drei aus den Nasen geblutet. Mach dir nichts draus, dass sie dich dann verprügelten. Beim nächsten Mal wirst du ihnen das Gehirn auskratzen.« Ich drehte jetzt den Kopf. Es war nicht mehr derselbe Nachbar, der mit der Decke, der die Granaten heranbrausen hörte, war verschwunden. »Hatten die Granaten ihn erwischt?«, wollte ich fragen. Aber meine Stimme gehorchte mir immer noch nicht. Ich grinste nur. Der neue Mann deutete auf die Rose vor mir. »Anda hat sie gemacht«, sagte er und zeigte zu dem Bett, das ich mit meinen Füßen berührte. Ich sah einen Mann mit ganz kleinem Kopf, der einen roten Apfel mit rasender Geschwindigkeit zwischen den beiden Zeigefingern drehte. »Anda«, sagte mein Nachbar, »ich bin Brill, Bibliothekar Brill. Ich bin seit gestern hier, seit sie dich prügelten. Sie sind chinesische Banditen aus dem Gebirge, die mit den weißen Jacken, verstehst du? Wir müssen zusammenhalten. Eines Tages wird der Stier kommen und alle Fenster mit seinen Hörnern einrammen. Du wirst sehen, wir müssen nur aushalten. Sie kriegen Geld, das sie uns eingesperrt haben. Und sie essen meine Schafe, eins nach dem anderen. Aber ich schlachte mehr Kamele, wenn ich herauskomme und du mich besuchen wirst, Tibet ist reich, du wirst sehen.« Ich sah fasziniert in das bleiche Gesicht des bärtigen Mannes. Warum sagte er, dass er ein Bibliothekar sei? In wessen Bibliothek? In der des Dalai Lama oder des Kaisers von China? Duft von Shangri-La wehte zu mir herüber. Man muss aus einem Krieg entkommen sein, um sofort solche Düfte ohne Reserve einzuatmen. Brill schloss selbst die Augen. Es ist ein Land, das wie eine Riesenwiege ist. Es ist Ruhe unten. Man hört die Kamele ihr Futter mahlen, wenn man nachts unter den Sternen liegt. Man vergisst die Räuber, die sich nur im Schutz der Berge halten können. Sie haben nicht alle weiße Jacken an. Manche haben auch Pelze von Läusen. Er lachte laut und es schien mir, dass er nach dem Tisch des Wärters schielte. Wollte er, dass man ihm zuhörte? Irgendwie ist man in solchem Zustand wach für Dinge, die niemand sonst auf der weiten Erde hört. Es sei denn, dass die Eichhörnchen in der Nähe sitzen, die jedes Zittern des Waldes in ihrem Schwanz spüren. Ich war vergnügt, dass Brill sofort wieder die Augen schloss. Ich ließ mich einlullen von seinen Reden. Von Zeit zu Zeit blies ich mit einem Hauch die weiße Blume an. Da erhob sich Brill aus seinem Bett, verneigte sich vor einem Mann, schob ihn näher an mich heran und sagte, »Das ist Feldwebel Brandt, der Oberste, der Kameltreiber.« Er verneigte sich wieder und ging. Der hochgewachsene Feldwebel Brandt war ein schöner Mann. Er hatte schwarze, gütige Augen mit wilden, buschigen Brauen. Wenn er die Lider herunterließ, konnte man ihn für einen Orientalen halten. Ein weites, leise, leidendes Gesicht. Sein Mund war voll, genießerisch, jetzt eingekerbt in den Winkeln. Er nahm einen Schemel, setzte sich an mein Bett und wie ein Schulkind, das man um seine Lektion befragt, begann er zu erzählen. Er war Architekt einer kleinen mitteldeutschen Stadt gewesen. Er hoffte, bald nach dem Sieg wieder dort arbeiten zu können. Er redete aufregend normal. Er war wie eine Einführung ins banale Leben. Aber mit einer Phrase war dann der andere Ton da, der unverständliche Ton, das Mysterium. Und Leben war gar nicht mehr so normal dann. Brandt hatte seine Stadt von einer schweren Seuchengefahr befreit. Ein Kirchhof, der über der Stadt lag, hatte seine Abwässer in alle Brunnen der unteren Stadt geschickt und viele Opfer bewirkt. Dann bin ich auf den Gedanken gekommen, mir den geologischen Plan des Tals einmal anzusehen. Und da schnappte es. Ja, da lag der Hase im Pfeffer. Die Toten verdarben die Mahlzeit. Ich habe dann Gräben graben lassen. Immer graben, immer graben. Wer hätte das meiner Großmutter an der Wiege gesungen? Aber ich habe mein ganzes Leben lang mit Gräben zu tun gehabt. Und als ich diese Gräben grub, brauchten wir nicht mehr so viele für steife Männer zu graben. Er hob den Zeigefinger über mich, um anzudeuten, wie steif die Männer gewesen waren. Dann fuhr er sachlich fort. Es war nicht leicht, den Stadtrat zu überzeugen, dass man überhaupt niemand mehr da oben beerdigen dürfe. Es gab zu viele Erbbegräbnisse in dem alten Friedhof. Es blieb mir nichts übrig, als die Leichen der Familien, die dort oben beerdigt waren, nach dem neuen Friedhof schaffen zu lassen. Es hat der Stadt einen ganzen Batzen Geld gekostet. Er gab mir einen freundlichen Klaps auf die müden Hände. Plötzlich änderte sich sein Ton, ganz unmerklich. Ich habe die Arbeit unterbrechen müssen, als der Krieg ausbrach. Nicht wegen mir. Nein, die Leichen wollten nicht mehr. Sie schrieben eine Petition. Sie sagten, dass es eine Geldverschwendung sei. Man solle lieber Kriegsanleihe dafür zeichnen. Die Gauner. Sie hatten Angst. Sie dachten, der Feind käme, wenn sie gerade unterwegs wären. Feiglinge. Aber ich werde sie jetzt alle hinunterschaffen. Er reckte sich in seinen breiten Schultern auf. Die Güte war aus seinen Augen verschwunden. Feldwebel Brandt hat noch immer die Drückeberge herausgefunden. Ich habe mir alle Namen notiert. Hier. Er zog ein dickes Notizbuch aus der Brusttasche und legte es vor mir nieder. Was da drin steht, radiert kein Teufel mehr aus. Das Buch hat mir der Herr Major persönlich geschenkt, als ich Feldwebel wurde. Er hatte den Glanz im Gesicht, den Lakaien haben. Der preußische Lakai aber ist ein ganz besonderer. Er spiegelt mit der Verehrung des Herrn gleichzeitig auch die Brutalität wider, die die Preußenkönige auszeichnet. Ich wollte mich wegdrehen, aber da fuhr er fort mit seiner Rede. Und nun wurde sie erstaunlicher, als ich ihm zugetraut hätte. Gewöhnlich haben Preußen keine Fantasie. Brandt neigte sich vor, und indem er schnell zur Seite schielte, flüsterte er in mein Ohr, »Ich werde am ersten Abend schon hingehen. Ich weiß einen Weg durch die Nussbaumallee. Da ist eine kleine, verrostete Tür, die keiner kennt als der Totengräber. Ich werde mich dort einschleichen.« Und dann werde ich plötzlich schreien, dass es über die Gräber nur so schallert. Stillgestanden! Und dann rasch die Namen verlesen, wie beim richtigen Morgenappell. Da kann keiner mehr weglaufen. Er lachte ein heiseres, hämisches Lachen. Ich hielt meine Augen auf die Bettdecke gerichtet. Ich wagte nicht, ihn anzuschauen. Ich sah seine Hand das Buch tätscheln. Ich wurde schwindelig. Es war ein Erdrutsch, und der Erdrutsch war in mir, vielleicht mehr als um den, der vor mir saß. Ich riss die Augen weit auf und starrte auf Anda gegenüber mir. Ich wollte einen festen Punkt, aber Anda drehte rasend seinen Apfel zwischen den beiden Zeigefingern. Ich vergaß den Namen des anderen Normalen. Brill nannte sie so, weil sie frei herumgehen durften. Er sagte es mit aufregender Ironie. Stolz des Irren, dachte ich. Was für einen Stolz werde ich entwickeln, wenn ich noch länger wie eine angeschossene Ente in diesem Saal liege? Da brachten sie einen Tisch in den Saal, Waschbecken und Handtücher. Und der Friseur erschien. Brill beugte sich über mein Bett und deutete auf einen überlebensgroßen Kranken. »Da ist er«, flüsterte er. Der Mann machte sich am Tisch zu schaffen. Ich sah bald, dass er Seife in einem Becken zu Schaum schlug. Es war der Gehilfe des Friseurs. Seine Hände waren breite Boxerhände. »Seif Sie gehörig ein«, sagte der Friseur. Er schien Angst zu haben. Er wusste, wer in diesem Saal wohnte. »So dass ich nur drüber wegzuschaben habe. Verstehst du? Nimm viel Seife. Seif gut ein.« Der Normale antwortete nicht und begann sein Werk. Er hatte Anda den Apfelroller vor sich auf einem Stuhl sitzen. »Warum trug er noch Krankenkleidung?«, dachte ich. Da begann der Mann zu reden. »Mir wird immer so wohl, wenn ich nackte Haut anfasse. Es ist sehr aufregend, aber es ist noch aufregender, wenn man sich selbst anfasst. Ich kann's gar nicht vertragen.« Er seifte wütend, wischte Anda den Pinsel durch den Mund, entschuldigte sich, reinigte den Mund von Seife und fuhr dann fort zu reden. »Ich nehme immer ein Taschentuch. Ich bat meine Frau, mir das ihre zu geben, als ich es einmal in ihrer Gegenwart tun musste. Ich sagte ihr, gib mir ein Taschentuch. Man darf es nicht ohne Tuch anfassen.« Wir standen vor einem Kornfeld. »Es ist eine Schlange«, sagte ich ihr, aber sie lachte. »Das hat mich immer kalt gemacht, als wenn ich auf Eis gefallen wäre. Dabei hat sie Blumen gepflückt, und ich konnte von hinten ihre Kniekehlen sehen. Ich wollte mein eigenes Taschentuch nehmen, aber sie hatte es mir weggenommen, weil Kölnisch Wasser daran war. Was hatte ein Mann mit Kölnisch Wasser zu tun?«, sagte sie. »Aber man kann doch nicht ohne Taschentuch leben.« Er schluchzte wild auf, während er fortfuhr, Anda einzuseifen. Der Friseur sah erschrocken auf. Er war überzeugt, dass aus dem Weinen ein Wutanfall würde. Dann muss er sich einer früheren ähnlichen Szene erinnert haben. Er zog sein Taschentuch aus dem Rock und reichte es dem weinenden Normalen. Dessen Gesicht erhellte sich, als wenn der Friseur alle Wolken vom Himmel weggestreift hätte. Er verneigte sich, indem er das Taschentuch an den lächelnden Mund presste. Dann ging er zu meinem Erstaunen langsam in die Knie, setzte sich und indem er das Taschentuch vom Mund nahm und es gegen seinen Bauch presste, ging ein Schauer durch seinen Körper, der sofort als ein sexueller Orgasmus zu erkennen war. Nichts Krampfhaftes, etwas wie das Schütteln eines Baums im ersten Beben eines Gewitterwinds. Die Augen des Mannes aber waren aufgeschlagen und nach einem Horizont gerichtet, den nur er sehen konnte. Anda über ihm begann mit seiner Zunge nun den Schaum in seinen Mund zu ziehen. Auch er war glücklich, wie ein Kind, dem man seine Lieblingsspeise vorgesetzt hat. Ich weiß heute, warum ich so gern unter den Irren war. Sie waren alle glücklich hier, weil sie weggegangen waren von der Menschheit. Ich tat dasselbe. Ich fiel noch in viele Ohnmachten, aber ich schlug nicht mehr, wenn ich wach war. Es war zu schön, mit ihnen allen allein zu sein. Die Wärter saßen vor dem Gitter und kamen nur, wenn einer anfing zu schreien. Ich würde sie nicht mehr rufen. Ich wollte mit meinen Freunden allein sein. Wir hatten unser Land losgetrennt von den Wiesen der anderen und trieben auf unserem heiteren Strom, entschlossen, nirgends anzulegen, es sei denn, dass wir die schwarze Küste des Todes zu einem Schlaf benutzen wollten. Wir hatten Haken genug, uns jederzeit dort festzumachen. Aber jetzt war Glück und der Gesang der Baumsirenen um uns. Anda drehte seinen Ball. Brill bat ihn sich einmal aus, aber der kleine Menschenaffe kletterte sofort auf die Lehne seines Bettes, immer den Apfel drehend, der an Glanz zunahm. Aber das war wohl die Absicht Andas. Es war der Apfel mit der ewigen Jugend, der wahre Paradiesapfel. Ich dachte einmal an den, der zusammengeschrumpft war im Physikzimmer, als mein Direktor mich zum Verräter gemacht hatte. Aber wie weit war das alles hinter mir? Krieg lässt einen die Kindheit verachten oder herbeisehnen. Ich verachtete müde. Andas Augen waren so viel wichtiger als die Erinnerungen an die Bürgermeistersöhne, die sowieso alle gefallen waren, wie sie es sich gewünscht hatten. Brill sprach in Abständen von einer Stunde von seiner Karawane. »An einer bestimmten Stelle müssen wir Jaks nehmen. Sie wissen die Wege besser. Sie riechen auch die Spuren der Mönche, wo wir dann übernachten. Sie wissen auch Schnee zu fressen und so zu trinken. Der Dalai Lama sieht uns von seinem Schloss, dann ist ein Schwalben in den Felsen und unten ist der See. Wenn die Schwalben hören, dass ihre Kleinen durstig sind, nehmen sie sie auf die Flügel und tragen sie hinab. Das geschieht ganz früh am Morgen, wenn noch alles in den weiten Hallen der Tempel schläft. Aber ich weiß es von der Eule, die in der höchsten Pagode wohnt. Wir können die Nester essen, aber erst, wenn die Schwalben fortgeflogen sind. Vorher wird die Eule es nicht erlauben. Die Eule bewacht den ganzen Palast. Sie leuchtet auch dem Dalai Lama, wenn er nachts aufstehen muss. Die Sterne lassen ihn manchmal nicht schlafen. Die Sterne haben dort kaltes Licht. Wie Eiszapfen sind die Sterne. Aber wenn die Eule dann langsam um sein Bett herumfliegt, mit rotwarmen Augen, dann wird dem Dalai Lama wieder warm und er kann schlafen. Ich kann die Eule manchmal sehen. Ich war an einem Pass, wo nichts als Eis war und Schnee. Aber als ich das Zelt aufschlug, ließ ich einen Spalt offen. Und noch vor Mitternacht waren die Eulenaugen da. Wenn ihr nicht so laut singt heute Nacht, werde ich sie euch zeigen. Und wenn ihr gut zu den Yaks seid. Seine Rede versickerte wie ein Bach in der Wüste. Und er war stumm für eine ganze Stunde. Kurdel hörte plötzlich wieder seine Stimmen. Kurdel lag zu meiner rechten Seite. Erst quälten sie ihn, dann ließ er sich unters Bett fallen und dort schienen die geheimnisvollen Klänge erträglich. Er lächelte sogar nach einer Weile ein pfiffiges Lächeln. Er lächelte zu David hinüber, dem jungen Juden, aber David sah ihn nicht. David zeichnete. Wir fühlten, wie sein Blick an uns auf- und niederstieg. Es war ein kalter Blick und ich war neugierig, was er gesehen hatte. Er schaute und zeichnete so schrecklich rasch. Es war, als wenn er unserer Existenz nicht traute, als ob wir zwischen zwei Blicken verschwunden sein könnten. Er aber wollte alles genau und sicher niedergelegt haben. Einmal bat er einen, sich doch im Profil zu zeigen. Er wolle beides zu gleicher Zeit geben. Mehr sagte er nicht. Ich stelle heute fest, dass diese Dynamik des späten Picassos schon 1918 von einem irren Juden entdeckt worden ist. David verbarg seine Zeichnungen unter dem Kissen. Brill brachte es zustande, einige herauszuziehen, als David schlief. Er zeigte sie mir. Es waren Margariten, Rosen, Veilchen, nichts als Blumen. Aber sie hatten Gesichter, zumindest Augen, und alle Augen hatten den starren Blick von Marmorstatuen, die ohne Pupillen schauen. Ich starrte auf die Zeichnungen und fühlte, wie arm ich war. Es geschah so viel hier, und ich tat nichts, als aus müden Augen sie alle ansehen. Ich muss etwas beitragen zu diesem Saal, dachte ich, und lag wach in der Nacht. Zumindest sollte ich sprechen lernen. Ich würgte, aber es war ein Kloß in der Kehle. Ich fühlte, wie meine Erregung stieg, und dann schien es mir, dass auch mein Blut wieder in meine Hände stieg. Sofort hielt ich mit meinen Bemühungen an. Es sollte keine Schlacht mehr stattfinden. Die weißen Jacken waren nicht würdig, irgendeine Äußerung von mir zu erfahren. Ich war der stumme König aus dem Winterland. Alles war weiß um mich. Ich selber war weiß. Und da immer noch Schnee fiel, brauchte ich mich nicht zu sorgen. Ich war gut geschützt gegenüber allen Jägern. Ich konnte mein Fuchsloch jetzt verlassen. Ich hatte meine Schutzfarbe und auch meine Freunde. Wir waren verborgen hinter unserem Lächeln. Wir waren eingehüllt in unsere Heiterkeit wie in schimmernde Kokons. Jeder träumte seinen Traum. Wir ahnten, was er träumte, wenn sich ein Kokon bewegte. Nur wir ahnten es. Die anderen konnten nicht einmal sehen, wenn der Kokon seine haarfeinen Bewegungen machte.